Leben ein Ziel hat und ich davon muss und ich davon muss. Kriegen wird. es soll ich mich trösten. Thank you. geschrieben steht.